erste Nummer. Der erste Hahnenschrei. Mm. Mm. Aua. Heiß was. Oh, jemand verletzt? Grausam. Diese Glut. Richtig schwül. Meine Sohlen brennen, meine Socken qualmen und mein Schädel raucht. Mm. Aber auch zu heiß, der Kaffee. Drüber pusten hilft. Ja? Heutzutage ist alles zu heiß, sogar die Sprüche. Das Hemd klebt mir am Leib, klatschnass sind sie. Mir klebt auch alles am Leib. Sie sind noch sehr jung. Wie haben Sie das bloß erraten? Na ja, was soll einem auch einfallen, dieser Affenhitze. Herzzerreißend, dieses Leben. Könnte ein Gewitter geben. Ein Gewitter könnte es schon geben. Ja, Ihre Augen blitzen schon. Warum lachen Sie? Warum fragen Sie? Weil mich Menschen oft komisch finden. Nein, keineswegs, Sie irren. Hm, doch, doch, doch. Ich bin komisch. Ich finde Sie gar nicht komisch. Sondern? Lieb. Lieb. Ich wirke aber wirklich manchmal oft komisch. Ich finde es gar nicht, ehrlich. Warum blasen Sie den Rauch Ihrer Zigarette gegen meine Stirn? Aus Protest? Liebkosend. Hm? Ist das verständlich? Sie sind ein Schäfchen. Ein Schaf soll ich sein? Nein, nein, doch nein. Ein Schäfchen. Welten liegen dazwischen. Trennen Sie vom Schaf. Danke bestens. Ach, ich wollte ja noch hier vom Markt ein paar Blumen mitnehmen. Wie die Zeit vergeht. Was hören Sie denn an Ihrer werten Uhr? Was ich an meiner werten Uhr höre? Ich muss gehen, meine Mittagspause ist zu Ende. Schon. Schon hören Sie auf. Schon hören Sie auf, mit mir zu plaudern. Schade. Wohnen Sie in dieser Stadt? Erraten. Allein? Erraten. Allein mit mir und meinen Träumen. Tränen? Allein mit mir und meinen Träumen, sagte ich, mein Herr. Tränen wäre wohl komisch. Was für Träume? Technische Träume. Wieso das denn, Schäfchen? Ich träume von Konstruktionszeichnungen. Sie flattern vom Reißbrett. Reißend. Sie flattern vom Reißbrett. Hinreißend. Ach nein. Na doch, bin technische Zeichnerin. Schiffskonstruktion. Zeichnerin? Vom Reißbrett geflattert. Direkt neben mich. Wie ein bunter Schmetterling. Und nun wollen Sie schon weiter flattern. Ich muss. Die Mittagspause ist mir fast schon vergangen. Ja, ich bin fast schon vergangen. Darf ich Sie vielleicht noch zu etwas ein? Nein, nein, danke. Nein. Ich muss. Sehe ich nun komisch aus? Keine Spur. Aber ich sehe wirklich oft komisch aus. Nein, bestimmt nicht. Ich bin komisch. Sie reden sich da was ein, was minderwertig ist. Ich bin sehr komisch. Das ist wirklich zu komisch, was Sie sich da einreden. Weil ich sehr komisch bin, Sie. Ganz und gar nicht Sie. Ich bin nämlich Klon. Wenn ich Sie mal so prüfe mit dem Blick, solide alles, sehr. Keiner versteht mich. Alle verstehen Sie was, aber keiner versteht mich. Was soll das? Das war das Liebeswerben eines Seebullen. Oh. Ich bin Tierstimmenimitator. Meine alte Schwäche ist, dass ich nicht erobern kann. Nur machen. Wie ein Seebulle beim Liebeswerben. Interessant. Ich könnte Sie schon verstehen. Aber ich muss gehen. Halte, ich bringe die Leute zum Lachen. Hier ist ein Foto davon. Darf ich schauen? Ja, das ist meine Nummer gewesen. Oh, Schreck, ich muss... Das bin ich. Sie? Ja, verkleidet. verblüffend ähnlich. Ah, ich bin der Spaßmacher Orpheus, der Felsen Menschen und Tiere zum Lachen bringt. Ein ganzer Urwald wird laut in meiner begnadernden Stimme. Schönste. Auf bunten Abend, da bin ich reif. Da bin ich der Schwarm der reifen Damen. Ein gesuchter Damenredner mit Tiefgang und einem Schuss unfreiwilliger Komik. Ich muss gehen. Die Leute brüllen. Trotzdem, ich muss gehen. Die Leute machen sich nass. Trotzdem. Lassen Sie Ihre Nummer zurück. Ich flehe Sie an. Mit dem Lippenstift. Aber worauf schreibe ich sie? Ah ja, da drauf. Wenn ich nicht so komisch wäre, wäre das eine klasse Bettperle. Wie die aus den Daunenperlen. Oh la la. Die aufreißen? Nein, da wäre was gefällig. Lesbar? Lesbar. Sehr lieb. Leben Sie wohl. Hm. Aber küssen Sie nicht zu sehr das Reißbrett. Adieu, Herr Orpheus. Darf ich mich mit einem geziemenden Kikeriki verabschieden? Die zweite Nummer. Geplätscher. Hallo, unbekanntes Wesen, unbekanntes Fährwesen. Wie geht's? Es geht, trotz allem. Wie war's? Ein bunter Nachmittag in einem Altersheim, eine reine Routine noch. Lauter alte Witze musste ich da reißen. Das liebes Grunzen eines Dinosauriers nachmachen. So. Ganz schöner Betrieb hier. Wenn meine triefenden Augen recht sehen. Ganz schön, ja. Sie sind auch ganz schön, ja. Ganz schön was? Ganz schön. Basta. Ganz schön was? Sagen Sie es doch, Herr. Orpheus! Ganz schön braun überall. So wie ich gebaut bin? So wie ich nicht gebaut bin. Witzig. Danke, ich bin gerührt mit einer Träne im Knopfloch. Könnten Sie mir eine Münze leihen? Ja, bitte. Danke. Also ich werfe diese Münze hoch, Reißbrett-Lady. Kommt die Zahl nach oben zu liegen, kommt es messerscharf gefolgert zum Du. Genehmigt? Genehmigt, wenn das alles ist. Das ist alles. Sie geht aber ran. Nichts mehr an, sagte der Dieb, als er gehängt werden sollte. Aufgepasst. Da sehen Sie, ich habe gewonnen. Ab jetzt du. Also gut, nur noch du. Du. Ihm hat einer einen Bauchklatscher gemacht. Wo? Der da am Beckenrand rausklettert. Der Vogel in der Dreieckshose. Darf ich vielleicht meine Münze wieder haben? Oh, entschuldigen Sie, bitte. Danke. Nein, der schräge Vogel daneben. Mir gefällt der andere besser. Typisch weibliche Logik. Der gefällt mir, echt. Du stehst wohl auf sowas mit Muskelpaket. Tja, ich brauche eben einen starken Mann am Steuer. Damit kann ich nicht dienen. Ich bin eher komisch. Aber ich kann sehr zärtlich sein. So einer, der würde dir glatte Knochen brechen. Aber ich kann dir gefühlvoll die Schultern einreiben. Mit Sonnenöl. Du bist knackig braun. Knackig? Du bist fast schon beknackt braun. So? Dein Fell spannt sich ganz schön gekonnt über deine Rippen. Da mal Langkurven mit Öl. Das kitzelt. Muss das sein, so aufreizende Kurven? Also, du bist schon komisch. Nein, sowas. Ich hauch dir einen Kuss auf die Wange. Schön, schön, schön. Du darfst mir einen Kuss geben. Einen Kuss? Nicht möglich. Unmöglich. Nein, wie himmlisch. Ich krieg eine Krise. Bist du aber komisch. Ich bin komisch. Du bist ein Schatz. Ich möchte schon einer sein. Ich möchte nicht der Zweite sein bei dir. Das lässt sich machen. Du bist bestimmt eine Bettperle. Sehr liebenswürdig gesagt, Orpheus. Freut mich, dass du es genehmigst. Rasend komisch. Nein, ich lade drin. Warum bloß? Über dich. Du. Wie viele Frauen gab es denn in deinem Leben bisher? Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Die einzige Frau in meinem Leben vor dir war Mutter. Meine Mutter war eine Frau von Welt, war sehr vornehm. Sie hatte Stil bei allem, was sie tat. Mein Vater dagegen ist immer der einfache Arbeiter geblieben, auf den sie herabsah. Empor! Aus dieser Kluft stieg ich ins Leben. Darum zu glauben. Traurig ist diese Welt und wo ist deine Gerechtigkeit? Wo? Ich gehe schwimmen. Ich gehe mich sonnen. Bleib doch da! Du kannst dich auf mein grünes Handtuch legen. Die dritte Nummer! Tapetenwechsel! Zeichnen am Reißbrett Damit hörst du auf! Braut, hörst du? Ich war auch erst einmal auf Facharbeiter, wie mein Vater. Eines Tages sagte ich mir aber, hör auf, hau ab aus diesen verdammten Fabrikhallen, ne? Geh zum Varieté und bring die Leute zum Lachen. Bring sie mit einer tierlauten Stimmung, bring ihnen Sonne in einen humorlosen Alltag. So kam ich zum zweiten Mal auf die Welt als Komiker. Zum Beispiel mache ich erst Tiere beim Liebeswerden nach, nicht? Und dann ihren Ehekrach, zum Beispiel Hunde, Amseln. Hier, unter der alten Tapetenschicht sind alte Schiffspassagenlisten um 1900. Meine Nummer auf der dunklen Bühne. Dann wird's langsam hell. Die ersten Vögel. Ein Schaf blökt dem einsamen Wanderer zu. Eine Kuh erzählt der anderen. Du, hier sind sogar Geldscheine. Hat wer in der Inflation um 1930 mit Geldnoten die Wände tapeziert? Ich mit Popperscheitel bringe natürlich den Spruch. Von meinem Popperscheitel sagen die Läuse, er wäre linientreu. Scheiß Gielen knarren so komisch was. Du siehst vielleicht komisch aus der Wäsche. Hast du einen richtigen Schlafzimmerblick? Umschlinge mich wie wilder Wein. Ich leiste dir gleich eine. Unsere Schulnummer wird toll werden. Umwerfende Komik. Ich muss dir ein schreckliches Geständnis machen. Welches Bettperle? Ich kann nicht kochen. Ach so. Das werde ich schon noch überleben. Wie lange sind wir vereint? Ja, so. Na, so an die 3 Monate. Du. Ich glaube, ich habe einen kleinen Spaßmacher im Bauch. Von wem? Von einem. Sehr komisch, mein Dickerchen. Die 4. Nummer. Auch ein Imitator muss trainieren. Eine Meise? Wer hat eine Meise? Der Baum hat eine Meise. Schon wieder eine Laufmasche im Strumpf. Scheiße. Wo wir so knapp bei Kasse sind, alles gepfändet. Nur die quietschende Babykarre natürlich nicht. Artisten los, meine Liebe. Was ist denn das schon wieder? Siehst du, das sind Flamingos. Hm. Aber gestern bei Zirkus Quaiser ein Schild vor der Kasse ausverkauft. Wir sind im Kommen. Wir kommen ganz groß raus mit unserer Nummer. Guck mal, den können wir auch noch einbauen. Ach, oh, die sind ja süß, diese Schimpansen. Aber schwer nachzumachen, ja. So ein bisschen komisch ist ja ganz herzerfrischend, aber du bleib mal auf dem Teppich, Dickerchen. Auf dem Blumenteppich, nicht? Na ja, es wird Frühling. Ja. Walrus, nicht? Gehen wir doch mal rüber da zu den Seehunden. Walrus kannst du ja schon. Am Reißbrett wäre ich da bloß geblieben. Wegen Geld. Auch das noch. Ist doch schön, ich bin stolz darauf. Der teure Babybrei geht auch ins Geld. Nicht weinen, Baby, ja? Nicht weinen. Die sind ja lustig. Na ja, das sind die Robben oder Seehunde, nicht? Ah, guck mal. Ja, ja, das ist ein Rennenswasser. Ich bin jetzt mächtig scharf. Auf was? Aufs Bett. Ja, ich bin auch scharf. Auf was? Auf eine Bettperle. Oh, da läuft nichts, mein Guter. Wieso, meine Schlimme? Und weil ich müde bin. Frühjahrsmüdigkeit. Ja, siehst du, das ist ein Lama. Ja, so, kannst du das nicht nachmachen? Na ja, das sagt ja nichts, nicht? Schau mal, es steht da, es rührt sich nicht. Keinen Laut von sich. Es scheinbar spuckt das nur, nicht? Also das lass mal. Wo alles flötet, lockt und fegt im Frühling. Ich fege ins Bett, nix wie rein. Oh, guck mal da. Ach, hört ihr das an? Der Elefant, der flötet auch. Oh, ja süß, der kleine Elefant, der schreit sicher nach seiner Mutter. Das klingt gut. Ja, braucht man aber viel Luft, meine Liebe. Ja, glaub ich. Hey, ja, ja. Der hört gar nicht mehr auf. Ich krieg eine Krise. Guck mal, das Nilpferd. Na ja, nicht? Das ist schön. Mit der Smart mal probieren. Ja. Ah, ja, ja. Ja, bist schon nah dran. Ja, ja. Nicht so leicht. Die Windeln sind wieder nass. Zu Hause gleich wechseln. Denk dran. Ja, liebe Andrea, ich denk schon dran. Ich flieg du nur ins Bett. Na ja, die Löwen, die sind auch müde. Übrigens, die Künstleragentur hat mir eine Tournee angeboten. Mit einem Wanderzirkus. Oh, Schreck, lass nach. Wir müssen alles riskieren. Ich habe schon meinen Ruf riskiert. Lass mich taxieren von geilen Blicken im hautengen Trikot. Wandern mit so einem Flohzirkus. Nie und nimmer. Unser Baby braucht eine ruhige Bleibe. Ach. Ah, du bist ja furchtbar als Hyäne. Die fünfte Nummer. Auftritt des Spaßmachers im Zirkus. Liebe Zirkusfreunde, ich begrüße euch im Namen aller Künstler und wir freuen uns, dass ihr unser Ruf gefolgt und heute so zahlreich erschienen seid. Wir sind kein Zirkusbusch oder Krone, aber trotzdem werden wir uns bemühen, euch, liebe Zirkusfreunde, hier ein hundertprozentiges Zirkusprogramm zu bieten. Aber ich habe eine Bitte. Wenn euch irgendetwas gefällt, dann klatscht nur recht lebhaft. Und wenn ihr das nicht gefällt, na, dann klatscht umso mehr, damit es uns hier drin nicht so auffällt. Ich wünsche euch jedenfalls eine recht gute Unterhaltung. Nach jahrelangem Training ist es mir gelungen, der Kehletöne zu entlocken. Ich grüße vor allem die Frauen, die wir so gerne unter uns haben. Danke. Ja, meine Herren, wundervoll, dass Sie alle Ihre Frauen mitgebracht haben, auch wenn es nicht die eigene ist. Nicht? Ja, was macht das? Was macht das mir? Was macht das uns? Nur Freude. Kraft durch Freude. Als Imitator musste ich auch einmal ein Gewitter nachmachen. Da war im Umkreis von 3 Kilometern die Milch sauer, sage ich euch. Ich auch. Nun, was wollt ihr denn hören? Ein Gewitter? Ja, na ja, aber vielleicht hört ihr doch lieber eine Meise. Willst du vielleicht eine Kohlmeise hören? Oder eine Blaumeise? Oder vielleicht gar eine Ameise? Einmal, ja, werden Sie es nicht glauben, da habe ich sogar eine Wildsau nachgemacht. Ja. Da kam der Direktor nach der Vorstellung zu mir und sagte, Mensch, solch eine Sau wie Sie kriegen wir nicht mehr wieder. Sie sind ja nicht mit Geld zu bezahlen. Ich habe auch keines gekriegt. Die 6. Nummer. Selbstdarstellung. Der Abend ist kühl, es wird windig. Erkälte ihn nicht auf der Treppe vom Wohnwagen. Die vielen Kinder heute. Die Kinder lieben den Zirkus. Das Kind in uns liebt den Zirkus, werde ich den Reporter morgen sagen beim Interview. Der Blick, will ich sagen, der Blick in die Zirkuskuppel ist staunend, der Schwere entrückt. Ich dagegen nicht. Bin nur der dumme August, der plumpe Sprüche macht und Tierlaute nachäfft. Ein Artist, der 3 Todessprünge drauf hat, der ist eben gesuchter als einer, der dumme Scherze riskiert. In meinem Alltagsgesicht ist mir auch nicht wohl. Jeder von uns trägt eine Maske mit sich herum, die er für die Beste hält. Wir werden darin begraben. Setz dich doch her. Buden, Gaukler, Karusselle. Das ganze Leben ist ein Karussell. Schwindlig wird man davon. Nach der Vorstellung schwindelt man. Während der Vorstellung und vor der Vorstellung auch. Da hat man nämlich Lampenfieber. Das Lachen der anderen, ohne das ich nicht sein kann. Trink nicht so viel. In der Schule fing das schon an. Ich kasperte rum und genoss es, wenn die anderen über mich lachten. Beim Fahnenappell auf dem Schulhof, da meldete ich, Klasse sowieso angetreten, bis auf einen, der ausgetreten ist. So was sprengt an den feierlichen Rahmen. Alles kicherte. Man muss es aber immer ausbaden, wenn die anderen zum Lachen gebracht werden. Ich kasperte vom Lachen der anderen hereingerissen. Der dumme August ist immer der, der Ohrfeigen erntet, aber nicht austeilt. Hohe Ideale, du, die lassen mich kalt, völlig. Die Kunst auch. Alles, was ich hab, ist ein komischer Hang. Trink nicht so viel, sonst bist du dann K.O. im Bett. Ich bin als Klon keine Größe. Wie Valentin oder Popov oder River. Mein erster Lacherfolg warst eigentlich du. Aber dich, bei deiner Figur, dich werde ich aufbauen. Zur Diva. Zur Bettperle reicht. Höher will ich gar nicht raus. Du Kindweib, aus welchem Land der Erde hast du die Rasse? Aus dem Osten. Mehr Nord-Nordost. Trink nicht so, du kannst keinen Rausch ab. Ich bin nur ein stiller Zecher. Ja, aber gerade an der Grenze, wo der stille Zecher zum heimlichen Trinker wird. Ich trinke aus Kummer. Du wirst mir fremd, wirst kälter. Lass uns noch laufen. In dieser Nacht an den Raubtierkäfigen vorbeibummeln. Ich brauche die Nachtluft zum Entspannen. Ja. Menschen, Tiere, Sensationen. Die arme, gequälte Kreatur. Diese wilden Tiere sind wie Masken von Göttern. Lebende Götter hinter Gitter, verschleppt aus dem Dschungel in die steinerne Menschenhölle. Beim Messerwerfer ist noch Licht. Die siebte Nummer. Der Keil in der Tournee. Diese Tournee frisst mich auf. Immer rein ins Rampenlicht und die Beine werfen im Trikot. Ich habe ja kein Privatleben mehr. Nur noch diese komische Nummer. Tag für Tag diese plumpe Tingelei. Immer dieselben Späße. Darauf kommt es nicht an, geliebte Maus. Genau darauf kommt es an, Dickerchen. Wir sind ja bald in unserer Schlummerhöhle. Wieder daheim? Daheim? Du spießiger Pantoffelheld. Nehm ich mit deinem Daheim. Als ob es nichts anderes mehr gäbe als dein morsches Daheim. Ich möchte auch mal wieder schick ausgehen. Ich will leben. Können wir doch. Wir? Wir? Allein möchte ich ausgehen. Allein? Ja. Ah ja. Aber bitte geh. So oft du magst doch, wenn du mir fehlst. Der Herr Tierstimmenimitator. Ach nee. Lass dir was einfallen gegen den Ehetrott, in dem wir versacken. Du kannst doch alles nachmachen. Aber warum bist du nicht selbst mal der Seebulle beim Liebeswerben? Nur nachmachen kannst du den? Ich versacke. Und verkomme im hautengen Trikot. Dieser Sumpf aus Gemütlichkeit, dieser Ehehölle. Ich bitte dich, Ehehölle? Das ist wohl das Letzte. Finde ich auch, ohne Scherz. So geht das nicht weiter. So harmonisch. Alles viel zu weich und gekünstelt. Gestatte, dass ich dich anstarre. Ich begreife dich nicht. Ich krieg eine Krise. Begreifen soll mich wohl ein anderer als du. Da rauscht sie ab. Oh. Diese Traurigkeit, die an mir rankt wie wilder Wein. Wie die Nacht ihr schwärzestes Laub blüht. Ach. Wasser des Lebens. Aquavit. Manege frei für den sinnlos betrunkenen Spaßmacher. Die achte Nummer. Eifersucht eines Imitators. Hallo, mein Schäfchen. Wieder am Spiegel. Was dagegen? Du gehst. kommst? Ich soll bei einem Boot am Nachmittag, Motto, ein Kessel Buntes als Spaßmacher einspringen. Und du? Ich gehe. Wohin? Einkaufen gehen. Ich habe nichts mehr anzuziehen. Ich brauche was Neues. Ich bin molliger geworden. Es wird alles zu eng. Unser Sohn ist wieder bei der Oma. Aber zum Ausziehen hast du genug. Hast du auch wieder getrunken? Du beziehst deine Komik heute wieder mal aus dem Suff. Du willst dich doch nur für andere aufdonnen. Gedonnert wird nicht bei mir. Und für wen schminkst du dich dann so? Für wen ich mich schmück, kann dir egal sein. Meine Privatsache. Ich bin rasend, du, vor Eifersucht. Und bald ist es soweit. Du bist rasend komisch. Ja. Für wen schminkst du dich in letzter Zeit? Robert, bloß nicht komisch. In letzter Zeit. Du hast also... Also doch. Was? Du hast also einen Typ. Jeder hat einen Typ. Die Feldmaus, die Meise, der Gorilla. Du hast also einen Freund. Ist das schlimm, wenn ich anderen gefalle? Wen du abhaust, bringt mich das um. Komiker. Grausam. Lass mich vorbei, du verstellst mir die Aussicht. Bitte bleib. Bei dir bleibt doch nur das Lachen der Leute hängen. Hier. Rosen. Ein Strauß knalliger Rosen. Der leuchtende Morgen ist rot. Die roten Rosen sind rot. Aber die Nacht ist kalt. Rosen für mich? Weshalb die Ehre? Heute war unser Hochzeitstag. Unser fünfter Hochzeitstag. Ich krieg eine Krise! Hochzeitstag, genau. Habe ich völlig verpennt. Verzeih, was heute? So traurig das klingt, es war heute. Riecht gut. Die riechen ihren Duft aber reichlich. Ich wünsche mir noch viele, viele glückliche Jahre mit dir. Also, danke. Ist ja nicht so tragisch. Doch, das ist... tragisch. Da hockt man traurig vor dem Schminkspiegel. Starrt ins Leere. Ich bin so müde. Ja. Wer ist am Apparat? Ach du, Walter. Wir werden alt. Mich um Andrea kümmern? Meine Frau? Wie meinst du das? Sie hat einen Typ. Eine schräge Typ. So. Ne gerade wäre auch nicht zuzutrauen. Sie treffen sich in der Bar? Danke. Danke. Wie soll man das verstehen? Mir flattert das Herz. Also meine Frau geht fremd. Die neunte Nummer, die Metzperle. Meine liebe Magda, er ist 5 Jahre komisch gewesen, versteh mich, da kommt's auf sowas nicht mehr an. Wieso, Magda? Die Bar ist nicht mundän, du. Schräge! Der Kerl auch, ja? Klar war ich sofort verknallt in den Typ. Nein. Aber er wollte es nicht, versteh mich. Einfach überrollt hat es mich. Du bist 5 Jahre älter als der Kerl, aber nicht 5 Jahre reifer, so nicht. Da habe ich mir gesagt, bleib auf dem Teppich, Kind. Was er gesagt hat, hat überhaupt nichts gesagt, aber gehandelt. Nicht zu knapp. Der hat vielleicht mal so richtig die Glocken läuten lassen. Absolut satt. Ich bin das nur satt, das Versteckspiel, das Lügen. Er weiß nichts davon. Er ahnt absolut nicht, wer hier der Chef im Ring ist. Ja, ja. Und nun, Magda? Ich bin rettungslos glücklich. Kann man sagen. Gelöst wie nie zuvor. Er kellnert auch beim Beide in seinem Herzen, weißt du? Allein das dreckige Grinsen von dem im Schleppkau, da hast du Blicke hinter dir her. Oh, lala, du. Wovon redest du? Moment, Magda. Schon zurück aus dem Rampenlicht? Mein Herz flattert, du. Was regst du dich auch auf? Also mach's gut, Magda. Wir sehen uns morgen im Café. Adieu. Worüber redet ihr denn da? Auf jeden Fall nichts fürs Herz zum Flattern. Frauenprobleme. Ich bin komisch. Du nervst mich. Du betrügst mich. Die Angst wirkt mich. Du könntest mich verlassen. Du hast mich genervt, lange genug. Du mich auch. Mir bleibt das Lachen im Halse stecken. Das Lachen der Leute, das verfolgt mich schon, jagt mich hinaus aus der Manege. Eine deiner Glanznummern, komische Worte. Ich bin so müde. Das ist keine Müdigkeit, die man wegschlafen kann. Die sitzt tief in den Knochen. Du bist ein Narr. Ich geh. Bleib bei mir. Die Stunden mit dir waren doch schön. Jede Stunde mit dir ist verschenkt. Wie kannst du so grausam reden? Mach's gut. Ich denke nicht daran. Du. Da geht sie draußen. Leicht. Und kühl und kauend. Sie dampft ab. Sie dampft und er wird ihr noch mehr Dampf unterm Hintern machen. Wie der Kerl sie mit Küssen zudeckt, nachdem er sie frech entblößt hat. Meine Bettperle. Wer nimmt schon einen Clown ganz ernst? Einen, der als Zebra mit dem Schwanz nur wackelt und die Laute des Urwalds imitiert. Ein Raubtier knurren oder eine Meise? Piep. Piep. Die 10. Nummer. Silvesterknaller. So, ein neues. Es reicht alles. Alles. Alles. Es ist nicht komisch, betrogen zu werden. Als Komiker bin ich ferner lief. Wäre ich wie Musikklang Rock, da könnte ich sie da rausgehen aus der Unterwelt. Abgesoffen. Und abgehängt. Wie viele Stunden hat diese Finsternis? Ach, wann kommt die Morgenfrühe, die mich erlöst? Ich muss sie töten. Ich muss sie töten. Muss sie töten. Wie lange betrügt sie mich noch? Wie lange betrügt sie mich schon? Nichts. Nichts. Wäre ich nicht betrunken, würde ich zerbrechen. Machen einem doch glatt die beste Nummer kaputt. Was los, ja? Wenn du nicht reden willst, gut. Wie soll das weitergehen mit uns? Ich schlafe schlecht. Wegen dir? Deinetwegen? Ich hab gut gepennt. Nicht deinetwegen. Du Mörderin. Meines Glücks. Dachte ich's doch. Betrunken. Als ob ich nicht weiß, aus welchem Bett du gerade kommst. In deinem gestrandeten Faschingskleid. Soll ich hier versauern? Jede Stunde mit dir ist doch verschenkt. Hör auf! Mich zu quälen und zu hintergehen. Du machst eine Ehehölle aus unserer Liebe von einst, nicht ich. Unsere Varieté-Nummer ging zugrunde dabei. Wir könnten ganz groß herauskommen damit. Deine Schnapsidee. Hör auf, ja? Eine richtige üble Schmiere ist unsere Nummer. Ihr deine. Deine wilde Nummer in einer Absteige, von der du geladen bist. Du wirst senil. Du bist so ungerecht. Schrei zum Himmel, als raubst du mir meinen Halt, meine Freude am Rampenlicht. Mein glückliches Daheim. Eine Arie mit deinem Riss. Unser morsches Daheim. Was wird? Ich will schlafen und vergessen. Mich? Mich willst du vergessen? Und ich? Ich will keinen Schlaf. Du vorm Spiegel, immer nur vorm Spiegel in dich vergafft. Sieh mich an, im Spiegel. Du erblickst einen Mörder. Du bist als Komiker schon mies, aber den Tragöden spielen, das überlass bessern. Die 11. Nummer. Der Spaßmacher als Tragöde. Ja, ja. Ach, Magda, ich liege in der Wanne. Wie viele? Nein, danke. Magda, ich muss dringend die Anschrift haben. Welche Anschrift? Dicker, du hörst doch, ich telefoniere. Stör mich nicht. Geh nach nebenan. Nun mach schon! Verstehe, ich brauche die Anschrift. Nicht für mich, für einen Bekannten. Verstehst du? Der ist verheiratet und seine heimliche Freundin ist nun schwanger. Gib mir die Anschrift des Arztes. Bitte, Magda. Was notierst du denn da? Ich habe notiert, danke. Adieu. Nicht deine Freundin. Sie bekommt ein Baby. Sie. Ein Kind von dem anderen. Und sie will abtreiben. Was kochst du zu Mittag morgen? Hör mal. Wieso abtreiben? Was hast du vor? Ich geh nur schlafen. Ich denk, abtreiben? Du spinnst. Aber reichlich. Du mit deinem Kleinen, was willst du noch von mir? Gerechtigkeit. Ich flehe dich an. Sei lieb. Denk an früher. Früher, früher, früher. Jetzt ist später. Begreifst du? Ist es zu spät? Zu spät. Es ist einfach alles aus. Alles geht mal zu Ende, auch der Zirkus. Ich verzeih dir alles. Zu viel der Güte. Herr Orpheus. Andrea! Du missbrauchst meine große Güte. Du trampelst auf ihr herum. Ein 25-Jähriger ist ja auch besser im Bett als ein 45-Jähriger, der bis spät in die Nacht schuftet auf der Bühne und in der Manege. Ja, ja. Ich bring mich um. Bring dich um, wenn du das komisch findest. Sei vernünftig. Ich will ja auch vernünftig sein. Ich will endlich mein Leben leben und genießen. Ich will glücklich sein und beglückt werden. Such dir doch auch eine andere. Du quälst mich. Ich will nichts mehr von dir. Ich liebe den Anderen. Schon 6 Monate, so oft wir uns sehen können. Ich habe dich betrogen, ohne mich zu schämen, denn es war schön. Einfach schön. Es war schön! Ach. Ich will Gerechtigkeit, Tutor. Bin ich komisch? Hör auf mich zu würgen. Wohl wieder blau. Ich will genommen werden, aber von ihm. Wie ist er denn so? Er steht mir gut, wie man so sagt. Ich muss eben was haben, was mich entspannt. Der Entspanner ist nur ein mieser Kellner. Sag ihm das ins Gesicht. Der putzt dich von der Platte. Der radiert dich aus, Orpheus. Sag, was du sagst. Das ist nicht stimmt, du mit dem Kerl. Stimmt, von vorn bis hin. Er kann es gut. Oh, er kann es gut? Ich liebe ihn. Auch noch, wenn ich dich erwürge. Ich liebe ihn. Es ist die ganz große Liebe. Ich würge weiter, bis du bereust. Rede doch, mein Schäfchen. Mein Schätzchen, Heide. Sag doch was. Die Hölle ist übrig geblieben. Wie kann ich dich rausholen aus dieser Unterwelt? Alles ist wie tot. Alles wie tot, alles wie tot, alles ist wie tot. Ich noch einmal von vorn anfangen. Ein neues Leben und erleben. Ich bin wie tot. Todesangst gehabt. Du Tier! Komm, zieh dich an. Wir müssen uns fertig machen zur Vorstellung. The show must go on. Die 12. Nummer. The show must go on. Toller Immendaller, so toll wie beim Spaßmacher Orpheus. Damen und Herren, ich habe es vorgezogen, für euch nicht im Smoking, sondern im eigenen Anzug zu erscheinen. Ja, der gehört mir. Und drum sitzt er wenigstens auch. Ich meine, der, der ihn geschneidert hat. Und dann geht's aber gleich los, meine lieben Leute. Jeder Mensch hat einen Vogel. Also ich habe gleich mehrere. Zum Beispiel... Was ist das? Eine Eule, ja, gut, ja, oder? Was ist denn das? Ein Papagei, ja, ihr habt aber gute Ohren. Na und jetzt? Ein Hund, ja, das ist ein Hund, ja. Das Schöne an meinem Beruf als Tierstimmenimitator ist, Hunde bellen in allen Ländern der Erde gleich. Und Hähne auch, wie ihr hört. Tierstimmen sind nämlich international. Als ich nämlich anfing, das nachzumachen, da ging ich einmal zum Zoo. Nicht, ihr wisst ja, nicht, da sind ja viele Tiere zu sehen. Also als ich in den Tierpark kam, das erste Tier, was ich sah, das war die Schlange an der Kasse. Dann sah ich Klein Erna vom Hühnerstall und fragte die Mami, sag Mami, der Hahn da auf der Henne, macht er die Henne vielleicht kaputt? Hä? Nein, sagte die Mami, der stempelt die Eier. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie uns nicht. Oder träumen Sie von uns. Auf Wiedersehen!